Erster Vortrag heute, Dr. Peter Malborn, das Peter-Prinzip. Ganz wenige kurze Einführungsworte von mir und die üblichen 10 Fragen. Peter, ganz einfach, ganz knackig, kurz beantworten. Und dann legst du los. Nochmal geschwind, wie versprochen, die beiden, die wir gestern mit einer Todesklärung versehen haben. Dann meine notorischen Stilmittel, die ihr schon alle gesehen habt. Also spätestens gegen Mittag kommt dann wieder Hannes Wader. Das war mein Seminar, das ist relativ unwichtig. Zack, zack, zack, zack, zack. Und jetzt kommen wir allmählich zum eigentlichen Thema des heutigen Tages, nämlich das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft. Und wir haben jetzt das Problem, eine Gemeinschaft kann nur funktionieren oder funktioniert besonders dann gut, wenn in Anführungszeichen die Richtigen, die Kompetenten, die auch charakterlich gefestigten an der Spitze stehen. Und jetzt gibt es eine These, nämlich das sogenannte Peter-Prinzip, und das wird uns nach den 10 Fragen unser erster Referent vortragen. Peter, wann und wo wurdest du geboren? 1966 in Köln. Wie kam es zu deiner Studienrichtung? Ich habe da studiert, was ich am besten konnte. Schön knackig kurz, so habe ich es gern. Und wie kam es dann zu deiner heutigen Tätigkeit, abgeleitet von deiner Promotion in Anglistik? Das ist das Einzige, wozu ich zu gebrauchen bin. Welches Buch hat dich am meisten politisch beeinflusst? Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek. Wie würdest du deine politische Einstellung beschreiben? Ich bin eigentlich ein liberaler Mensch mit einem gewissen nationalen Touch. Was ist deine Motivation, trotz katastrophaler Lage deine politische Arbeit fortzusetzen und nicht zu resignieren? Naja, ich habe damit angefangen und dann bringe ich es halt auch zu Ende. Ne? Also der evolutionäre Legionärsgeist. Wie steht ein ökonomisch beschlagener Mann wie du zum Sozialismus? Halte ich nichts von. Ist nicht die NPD auch eine sozialistische Partei? Es gibt da eine Menge Sozialisten in der NPD, das ist richtig. Mit welcher Persönlichkeit würdest du am liebsten eine Befragung durchführen, nämlich in englischer Sprache, wenn sie nicht Nein sagen könnte und du kein Honorar bezahlen müsstest? Oh, das ist schwierig, da hätte ich einige Leute. Also, vielleicht mal die besten 3. Donald Trump vielleicht, wäre mal eine interessante Wahl. Und selbst George Soros wäre sicherlich ein interessanter Gesprächspartner. So, und jetzt kommen wir auch mit der letzten Frage zur Überleitung zu deinem Vortrag. Hätte das Peter-Prinzip bei Annalena Baerbock und Safsan Cebli nicht dazu führen müssen, dass sie stellvertretende Kassenprüfer des Sportsvereins bleiben? Zu Annalena Baerbock habe ich gleich auch noch was zu sagen. Ist eine schwierige Frage. Aber wenn ich die jetzt beantworte, nehme ich meinen Vortrag vorweg. Und dann darfst du damit beginnen. Ich bedanke mich bei dir, Michael. Dr. Peter Malborn. Ja, danke. So, also das Thema ist das Peter-Prinzip. Ist übrigens nicht nach mir benannt, sondern nach dem kanadischen Psychologen Lawrence J. Peter. Kurz gesagt lautet das Peter-Prinzip: In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Der Begriff Hierarchie beschrieb ja ursprünglich die Priesteranordnung in der Rangordnung in der Kirche. Heute wird der Begriff ja praktisch für jede Rangordnung benutzt, so viel nur nebenbei. Also was das Peter-Prinzip aussagt, ist, dass also genügend Zeit und Rangstufen vorausgesetzt jeder Mitarbeiter aufsteigt bis zu seiner persönlichen Stufe der Inkompetenz und dort verharrt er dann. Die Schlussfolgerung daraus ist, nach einer gewissen Zeit wird jede Position von einem Mitarbeiter besetzt, der unfähig ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Die Arbeit wird dabei von denjenigen erledigt, die ihre Stufe der Inkompetenz noch nicht erreicht haben. Und berufliche Unfähigkeit gibt es also praktisch überall und sie ist jedem eigentlich schon mal aufgefallen. Also das ist das Schöne, was ich persönlich auch sehr am Peter-Prinzip mag. Das ist etwas, was man überall beobachten kann, in jeder Art von Hierarchie, in jedem System. Das ist also praktisch unabhängig vom politischen System, ob man jetzt eine Demokratie hat, ein kapitalistisches System oder ein sozialistisches, das spielt keine Rolle. Vor allem bei Politikern sieht man das sehr deutlich, weil diese ja am Rampenlicht stehen. Ich habe dazu auf meinem Videokanal ein kleines Video gemacht, speziell zum Thema Peter-Prinzip in der Politik. Der eine oder andere hat das vielleicht gesehen, falls nicht, schaut es euch an. So, wie ist Lawrence Peter auf dieses Prinzip gekommen? Nun, er hat einfach diverse Fälle beobachtet, in denen dieses Peter-Prinzip zur Anwendung kam und irgendwann fiel ihm dann mal auf, dass alle diese Fälle etwas gemeinsam haben. Und zwar alle Beschäftigten waren von einer Position, für die sie die erforderliche Befähigung hatten, in eine Stellung befördert worden, für die sie ungeeignet waren. Er hat dazu auch etliche Beispiele angebracht. Ich will mal hier eines nennen. Ein gewisser Herr Minion, nennen wir ihn mal so, Abteilungsleiter der Behörde für öffentliche Arbeiter der Stadt Excelsior. Er war wegen seiner außerordentlichen Freundlichkeit beliebt. Das war in seiner Position kein Problem, denn er musste keine politischen Entscheidungen treffen. Vor allem seine Vorgesetzten mochten ihn daher. Nach der Pensionierung des Behördenleiters übernahm Herr Minion diese Position. Nun musste er aber auf politischer Ebene unter anderem mit dem Bürgermeister, einigen Stadtwürdenträgern und in Gewerkschaften arbeiten, musste sich also mit denen noch auseinandersetzen. Er bemühte sich weiterhin, mit jedem gut Freund zu sein und gab jede Anregung an seine Abteilungsleiter weiter. Dadurch ergab sich dann schon bald ein allgemeines Durcheinander und eine ständige Revision aller Planungen, was die Behörde immer innerhalb kürzester Zeit zur Verzweiflung brachte. Es hagelte folglich Beschwerden, die Behörde überschritt regelmäßig ihr Budget und leistete immer weniger. Minion war zwar ein guter Abteilungsleiter gewesen, aber er war ein schlechter Behördenchef. Ein weiteres Beispiel, ich habe hier auch etliche Beispiele noch, weil die so schön anschaulich sind, da kann man sich das also wunderbar vergegenwärtigen. Ein gewisser Herr Tinker, nennen wir ihn mal so. Er begann als Lehrling in einer Autoreparaturwerkstatt und wurde nach kurzer Zeit Geselle. Seine große Stärke war sein außergewöhnliches Talent, verborgene Fehler zu entdecken und diese auch mit viel Geduld zu beheben. Irgendwann wurde er dann zum Leiter der Werkstatt befördert. Nun bestand aber seine Aufgabe nicht mehr im Herumbasteln an Autos, sondern aus Schreibtischarbeit. Ebenso war die Organisation der Werkstatt seine Aufgabe. Dennoch hat er weiterhin Zeit verbracht mit dem Reparieren von Autos, während der eigentlich zuständige Mitarbeiter eigentlich nur daneben stand und zusah. Ja, den übrigen Arbeitern wurde keine Arbeit zugeteilt und die Werkstatt wurde immer unorganisierter. Hier haben wir also ein Beispiel für jemanden, der ein guter Mechaniker war, dann befördert wurde und leider in der Position als Werkstattleiter kläglich versagt hat. Also da hat der guter Herr Tinker seine Stufe der Unfähigkeit erreicht. Die erschreckende Wahrheit ist, dass jedem Angehörigen einer Hierarchie so etwas früher oder später widerfährt. Also jeder von uns wird irgendwann seine Stufe der Unfähigkeit erreichen, ob wir wollen oder nicht. Daraus kann man dann schließen, nach einer gewissen Zeit wird also jede Position von einem Mitarbeiter besetzt, der unfähig ist, seine Aufgabe zu erfüllen, so sehr er sich auch bemüht. Das ist nämlich wichtig. Die Leute sind nicht etwa unwillig zu arbeiten, nur sie haben halt irgendwann ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Und wie gesagt, das gilt für jeden von uns, auch für mich leider. Da in den meisten Systemen aber noch nicht alle Mitarbeiter ihre Stufe der Inkompetenz erreicht haben, wird also die Arbeit von denjenigen gemacht, die halt noch nicht so weit gelangt sind. Dabei kann man anmerken, also ich nehme mal hier einen... die Verteilungstheorie zur Hilfe. Ich will euch jetzt aber nicht mit Statistik nerven, nur so viel. Etwa 25% aller Mitarbeiter in einer Hierarchie sind fähig, 50% sind etwa so mäßig befähigt und die restlichen 25% unfähig. Das ist also so ungefähr die Aufteilung. Und wie ich eben schon sagte, also Das hat nichts mit dem mit nicht wollen zu tun, sondern halt eben mit nicht können. Die Leute möchten schon, aber geht halt nicht anders. Dazu habe ich jetzt noch ein weiteres Beispiel. Der leitende Angestellte einer bedeutenden Firma ist zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen. Nun aber machte ihm die Gesundheit zu schaffen und er litt unter Bluthochdruck und Magengeschwüren. Die Ärzte empfahlen ihm, sich mehr zu entspannen, Meditation und ähnliches, was man dann halt so empfiehlt in solchen Fällen. Und der Aufsichtsrat wollte sogar einen Stellvertreter einstellen, der ihn entlasten sollte. Das waren natürlich jetzt gut gemeinte Ideen, aber die liefen am Problem vorbei. Der neue Vorstandsvorsitzende war physiologisch gesehen nämlich auf seiner Stufe der Unfähigkeit angekommen. Er musste sich hier nämlich mit widersprechenden Zielen herumschlagen. Einerseits Profite erwirtschaften, um die Aktionäre zufriedenzustellen, aber auch die Gunst der Kunden sichern und die hohe Qualität der Produkte sicherstellen, die Mitarbeiter bei der Stange halten und für entsprechende Löhne und Arbeitsbedingungen sorgen. In der Gemeinde sollte er öffentliche Ämter übernehmen, wie es seiner sozialen Stellung entsprach, und natürlich ein mustergültiges Familienleben führen. Das sind also Ziele, die nicht unbedingt alle so leicht unter einen Hut zu bringen sind. Leute, die also ihre Stufe der Unfähigkeit erreicht haben, haben also fast immer den Wunsch, auch Leistung zu vollbringen, aber sie schaffen es halt einfach nicht, wenn sie halt diese Stufe erreicht haben. Oft kompensieren sie das sogar mit erhöhter Aktivität und es gibt auch einige, die glauben, dass sie vielleicht doch etwas schaffen würden. Aber früher oder später werden sie sich leider dann ihrer Unproduktivität bewusst und die meisten leiden dann leider darunter. Ja, die Erscheinungsformen der Unfähigkeit, die sind relativ vielfältig. Also es kann sich um physische Leistungsunfähigkeit handeln, wie ich sie gerade beschrieben habe. Es gibt Leute, die haben kein Talent für Menschenführung. Die findet man häufig in technischen Berufen, wie der Herr Tinker, den ich eben erwähnt habe. Emotionale Unfähigkeit kann eine Rolle spielen, wenn zum Beispiel eine äußerst mitfühlende Krankenschwester so sehr mit ihren Patienten mitleidet, dass sie den Beruf nicht weiter ausüben kann. Geistige Unfähigkeit, könnte man einfach sagen, naja, der ist zu blöd. Banal ausgedrückt. Es gibt in diesem Zusammenhang noch ein paar besondere, Phänomene, die man vielleicht erwähnen sollte. Lawrence Peter tut das auch. Da wäre als erstes das, was er geräuschlose Sublimierung nennt. Unter dem Wort kann man sich natürlich nichts vorstellen. Konnte ich mir auch nicht, als ich das erste Mal gelesen habe. Gemeint ist, wenn Leute die Treppe nach oben fallen. Also man wird befördert, um aus dem Weg geräumt zu werden, also um sie loszuwerden. Wir kennen das zum Beispiel aus der Politik, dass Leute nach Brüssel wegbefördert werden, damit man sie hier aus der Politik losgeworden ist. Und ein Problem ist nämlich auch, ein Mitglied einer Hierarchie, das seine Endstufe erreicht hat, kann den Karriereaufstieg anderer fähiger Personen blockieren. Also wird dann versucht, die Leute irgendwie zu beseitigen, zum Beispiel halt mittels einer solchen Pseudo-Beförderung. Der Betreffende erhält dann einen neuen Posten, einen hochtrabenden Titel, neue Aufgaben, bei denen er dann keinen Schaden anrichten kann. Sehr beliebt ist zum Beispiel in Firmen, dass man die Leute damit beschäftigt, dass sie zum Beispiel die Firmengeschichte schreiben. Da können sie wenig Schaden anrichten, aber haben genug zu tun. Ja, Gründe für solch eine geräuschlose Sublimierung, also den Misserfolg der Personalpolitik möchte man dann gerne verbergen. Und es gibt natürlich auch keiner zu, dass der Mitarbeiter vielleicht ein Fehlgriff war. Ne? Da ist also dann die Personalpolitik auch gefragt, die dann versucht, ihre Fehlgriffe zu verschleiern. Wahrscheinlich haben die auch schon ihre Stufe der Inkompetenz erreicht. Das Betriebsklima wird dann verbessert, weil es auch Mitarbeiter anspornt, wenn sie sehen, dass sogar unfähige Leute Karriere machen können. Die Hierarchie wird geschützt, das ist das Wichtigste. Eine Hierarchie will sich immer selber schützen. Würde der Unfähige nämlich hier gefeuert, könnte er auch sein Wissen über Geschäftsgeheimnisse mitnehmen. Das ist auch nicht so gut. Ne? Wenn er weiß, dass der Oberboss der Firma ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hat, könnte die Ehefrau vielleicht nicht so begeistert sein. So viel zum Thema Geschäftsgeheimnisse. Ein anderes Phänomen ist das, was Lawrence Peter die seitliche Arabeske nennt. Also Arabeske, das ist eine Figur im Reitsport. Ja. Und zwar, was er meint, ist, ein unfähiger Mitarbeiter erhält also einen neuen Titel, wie ich das eben schon gesagt habe, und einen neuen Arbeitsplatz in einem entfernten Winkel des Gebäudes oder auch außerhalb, zum Beispiel im Archiv oder irgendwo als Gebietsleiter, aber ohne offizielle Beförderung oder Gehaltserhöhung. Ne? Das ist also auch eine Möglichkeit, Leute aus dem Weg zu schaffen. Und zum Beispiel auch andere Möglichkeit, einem unfähigen Chef wird seine Abteilung entzogen, indem man sie einer anderen Abteilung angliedert. Zurück bleibt dann nur der Chef, der keine Aufgabe mehr hat, also de facto keine Arbeit. Er hat dann auch keine Untergebenen mehr, aber er bezieht weiterhin sein Gehalt. Das wäre dann das, was Lawrence Peter eine hierarchische Pyramide nennt, die nur noch aus einem Schlussstein besteht oder auch ein freischwebender Gipfel. Schönes Bild, ne? Pyramide, Schlussstein, freischwebender Gipfel. Ja. Dann hat er noch ein weiteres Phänomen aufgetan, das ist die sogenannte Umkehrung. Die kann man auch als Berufsautomaten titulieren. Das betrifft vor allem kleine Beamte und Angestellte ohne Entscheidungsbefugnisse, die versessen darauf sind, dass Formulare korrekt ausgefüllt werden, dass sinnlose Regeln eingehalten werden. Und das haben wir ja jetzt in der Corona-Zeit alle auch sehr erlebt. Aus Sicht eines Kunden, oder man sollte vielleicht sagen aus Sicht der Opfer, ist so jemand unfähig. Nicht jedoch aber aus Sicht des Vorgesetzten innerhalb der Hierarchie, wenn auch dieser bereits eine Stufe der Unfähigkeit erreicht hat. Normalerweise würde ja die Leistung des Mitarbeiters bewertet werden, also das Resultat seiner Arbeit. Ein Chef aber, der selber schon seine Stufe der Unfähigkeit erreicht hat, wird dazu neigen, seinen Mitarbeiter nach bürokratischen Gesichtspunkten zu bewerten. Also inwiefern dieser Anordnung befolgt, Behördenrituale respektiert oder Formulare würdigt und so weiter. Der interne Papierkrieg wird dann also wichtiger als der Geschäftserfolg. Man könnte auch sagen, dass da der Input und nicht der Output bewertet wird. Oder wie Peter das formuliert, die interne Zusammenarbeit wird erheblich höher bewertet als die tatsächliche Leistung. Sehr schön formuliert. Besonderes Augenmerk sollte man darauf richten, dass ein solcher Berufsautomat immer gehorcht und nie entscheidet. Aus Sicht der Hierarchie ist sowas ein Zeichen von Befähigung. Solche Leute werden dann noch befördert, zumindest so lange, bis sie irgendwann mal eine Entscheidung treffen müssen. So, ein weiteres Phänomen, auf das man da stößt, ist der Ausschluss aus der Hierarchie. Gelegentlich tritt nämlich auch der Fall auf, dass ein erstklassiger Mitarbeiter entlassen wird, weil er zu erfolgreich ist. Dann nennt Lawrence Peter hier ein Beispiel. Ein neuer Lehrer schafft es, seine Schüler derart für Literatur zu begeistern, dass diese freiwillig in die Leihbücherei gehen oder Buchgeschäfte und Antiquariate durchstöbern. Dabei gerieten sie auch an Bücher, die von Schulverwaltung oder Elternverbänden eher nicht empfohlen worden sind. Schon bald beschwerten sich also dann einige streng religiöse Eltern, dass ihre Kinder sich mit dieser unerwünschten Literatur beschäftigten, und der Lehrer wurde dann auch während der Probezeit entlassen. Vielleicht hat er ein Buch von mir gelesen. Naja. Ein anderes Beispiel, auch sehr schön, eine neue Grundschullehrerin versuchte ihre Schüler gemäß ihrer individuellen Fähigkeiten zu fördern. Die begabtesten Schüler konnten so das Pensum zweier Schuljahre in nur einem Jahr bewältigen. Da sie sich aber die Lehrerin nicht an den Lehrplan gehalten und den Kindern zu viel beigebracht hatte, langweilten sich diese dann im folgenden Schuljahr und bereiteten dem nächsten Lehrer große Probleme. Auch diese Lehrerin wurde entlassen. Daraus folgt, Superkompetenz ist gefährlicher als Inkompetenz, denn Superkompetenz stellt eine Gefahr für die Hierarchie dar, die einfache Inkompetenz nicht. Das oberste Gebot einer Hierarchie lautet nämlich, die Hierarchie muss um jeden Preis erhalten bleiben. Sowohl extrem kompetente als auch extrem inkompetente Mitarbeiter gefährden allerdings das System, folglich werden sie entlassen. Das nennt Peter den hierarchischen Ausschluss. Ich habe auch hier noch ein Beispiel für extreme Inkompetenz. Eine Verkäuferin in einem Kaufhaus liegt mit ihrem Umsätzen weit unter dem Durchschnitt. Das wäre noch nicht so schlimm, aber sie hält außerdem einen Rekord an Fehlleistungen, unter anderem Fehler bei der Kassenabrechnung, bei Kreditkartenbelegen und so weiter. Überdies war sie dann auch noch unverschämt zu ihrem Chef. Nach nur einem Monat wurde sie dann schon entlassen. Superinkompetente weisen zwei charakteristische Merkmale auf. Sie haben keine produktive Leistung vorzuzeigen, aber sie tun auch nichts für den Erhalt der Hierarchie. Also hier könnte man sagen, dass sowohl Input und Output bei Null liegen. Ein weiteres Phänomen, was Lawrence Peter beschreibt, ist der, was er, wie er das nennt, der paternalistische Zugang. Was damit gemeint ist, wenn der Nachfolger eines Firmeninhabers, oft ist das der Sohn, sofort die Firmenleitung übernimmt, ohne sich zunächst Verdienste in den unteren Etagen erworben zu haben. Dabei gibt es also zwei Varianten. Ein bereits beschäftigter Arbeitnehmer wird entlassen oder sonst wie aus seiner bisherigen Position entfernt. Dann habe ich gerade gesagt, wie man das macht. Und der Neue übernimmt. Problem dabei ist allerdings, der Neue kann im Betrieb abgelehnt werden. Das wollte man berücksichtigen. Die zweite Variante ist, dass für den Neuen eine völlig neue Position geschaffen wird. Auch hier haben wir wieder ein schönes Beispiel. In einer Stadtverwaltung stellt der Direktor der Gesundheitsbehörde fest, dass am Ende des Haushaltsjahres noch Geld übrig ist. Wird dieses nicht bis Jahresende ausgegeben, droht für das Folgejahr eine Mittelkürzung. Sowas kennen wir auch hier aus unseren Behörden. Folglich wird eine neue Abteilung geschaffen, die eine Unsere Stadt soll gesünder werden Kampagne ausführen soll. Für den Posten des Leiters wählt der Direktor einen jungen Universitätsabsolventen, der an derselben Hochschule studiert hat wie er selber. Der neue Abteilungsleiter engagiert auch gleich mehrere neue Mitarbeiter für die Kampagne, die einen Aufsatzwettbewerb für Schüler und einen Wettbewerb um Plakate und Werbeslogans für Erwachsene organisieren. Außerdem wird ein Werbefilm produziert. Der Inhaber der Filmproduktionsgesellschaft ist ein alter Studienkollege des Direktors. Das Budget der Gesundheitsbehörde wird daraufhin überschritten und die Behörde erhält im Folgejahr mehr Geld von der Stadtverwaltung. Es spielt bei solchen Phänomenen keine Rolle, ob der Amtsinhaber das Problem auch wirklich löst, für dessen Bewältigung er eingestellt wurde. Wichtig ist, dass er willens und fähig ist, das vorhandene Geld auszugeben. Dafür winkt ihm dann möglicherweise sogar eine Beförderung. In dem Zusammenhang könnte man nochmal kurz auf das Stichwort Protektion eingehen. Und zwar Protektion ist eine persönliche Beziehung, zum Beispiel Verwandtschaft oder Bekanntschaft, zu einem in der Hierarchie höher stehenden. Ich hatte das eben in dem Beispiel erwähnt, ne, alte Studienkollegen und so. Beförderung durch Protektion wird normalerweise nicht so gerne gesehen, allerdings nur immer bei anderen. Wenn man selber befördert wird, dann sieht die Sache natürlich wieder anders aus, ne? Bei einem selbst ist das durchaus erwünscht. Der Protégé ist also das Neidobjekt seiner Mitbewerber. Seine Fähigkeit oder auch seine Unfähigkeit ist dabei eigentlich kein Problem. Wie steigt man also auf durch Protektion? Nun, man sucht sich einen Gönner, also jemand, der in der Hierarchie über einem steht und einem beim Aufstieg helfen kann. Der Gönner braucht natürlich ein Motiv. Entweder hat er selber einen Vorteil, wenn er beim Aufstieg behilflich ist, oder er hat einen Nachteil, wenn das nicht ist. Der Weg, den man nach oben suchen, der Karriereweg, darf also nicht von jemandem blockiert werden, der seine Stufe der Unfähigkeit bereits erreicht hat. Das ist wie ein Engpass, wir kennen das alle aus dem Schwimmbad, wenn auf dem Sprungturm einer steht, der sich dann doch nicht traut, runterzuspringen. So ungefähr sieht das da auch aus. Der blockiert also dann die Treppe und die anderen, die springen wollen, können nicht. Einzige Lösung besteht darin, den Sprungturm zu wechseln. Das ist in Karriere nicht viel anders. Man wechselt also hier den Aufstiegskanal. Und im Bedarfsfall kann man sich auch einen neuen Gönner suchen, der höher steht als der bisherige, sofern man einen findet. Wenn möglich, sollte man sogar mehrere Gönner finden, wie Lawrence Peter empfiehlt. Diese bestärken sich dann gegenseitig in ihrer positiven Meinung und man kann leichter aufsteigen. Er geht dann auch noch auf die Bedeutung von Ehrgeiz ein in dem Zusammenhang. Und da sagt er also, die meisten Hierarchien befördern ja nach dem Dienstalterprinzip. Ehrgeiz spielt dabei keine Rolle und ist weitestgehend wirkungslos. Ein Gönner an der Spitze kann zwar das Dienstalterprinzip außer Kraft setzen, aber nicht der Ehrgeiz. Auch Engpässe oder Umgehungen können nicht mittels des Ehrgeizes realisiert werden. Also folglich könnte man sagen, dass Ehrgeiz eher kontraproduktiv wirkt, weil dem Probanden unterstellt wird, er wäre nicht ausdauernd und wäre sehr ungeduldig. Und wer seine Stufe der Inkompetenz erreicht hat, der kommt auch mittels Ehrgeiz nicht weiter. Also da hilft gar nichts. Woran erkennt man Ehrgeiz? Abnormer Lerneifer spielt eine Rolle, Besuch von Fortbildungen, Abendkursen und so weiter. Sowas ist bestenfalls in kleinen Hierarchien hilfreich. Im Großen ist es meistens wirkungslos. Auch Überstunden machen ist so eine Sache. Manche bewundern es, andere hassen solche Leute. Also auch da kommt man nicht unbedingt weiter. Der Ehrgeiz hat auch gewisse Gefahren, dass man vielleicht zusätzliche Stufen einfügt, bevor die höchste Stufe der Inkompetenz erreicht wird. Wie muss man sich das vorstellen? Zum Beispiel ein Firmenmitarbeiter eignet sich in Abendkursen Fremdsprachenkenntnisse an. Die Firma schickt ihn daraufhin zu einer ausländischen Niederlassung und erst nach seiner Rückkehr wird er zum Direktor befördert und erreicht da seine Stufe der Unfähigkeit. Ohne Sprachkenntnisse wäre er vielleicht schon früher dahin gelangt. Ja, ist so. Das ist nämlich auch ein interessanter Effekt. Positive und negative Effekte von Studium und Weiterbildung heben sich sehr häufig gegenseitig auf. Also nützt einem manchmal gar nichts, wenn man sich anstrengt. Probleme dabei sind vor allem auch die Sichtbarkeit von Ehrgeiz, vor allem wenn mit zweifelhaften Mitteln gearbeitet wird. Das ist dann nicht immer einfach, solche Machenschaften geheim zu halten. Und einmal bekannt, bringen sie den Ehrgeizigen schnell in Verruf. Ich will da jetzt nicht auf solche Maßnahmen, solche Mittel eingehen. Ich will jetzt nicht noch Tipps geben, wie man das macht. Ehrgeiz ist also nicht automatisch ein Weg zum Erfolg. Außerdem gibt es noch einen unangenehmen Nebeneffekt. Man kann dadurch stressbedingte Krankheiten bekommen. Ne? Bluthochdruck, Magengeschwüre und so weiter. Aber kaum ein Mitglied einer Hierarchie ist ja damit zufrieden, auf seiner Kompetenzstufe zu verharren. Alle streben ja danach, ihre Stufe der Inkompetenz zu erreichen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich jetzt hier sitze und diesen Vortrag halte. Da gibt es einen sehr schönen Vergleich noch. Eine Kerze kann eine gedeckte Tafel erhellen, aber in einer Laterne an einer Straßenecke bewirkt sie halt nichts. So, ein weiteres Problem von Hierarchien, Befehl und Gehorsam. Gute Gefolgsleute, die in den unteren Etagen einer Hierarchie brav alle Befehle ausgeführt haben, werden nun befördert und gelangen in Positionen, in denen sie selbst Befehle erteilen müssen. Sie entpuppen sich dann nicht selten als unqualifizierte Führungskräfte und scheitern. Sie können nicht führen und vermindern die Leistung ihrer Untergebenen, vergeuden teilweise auch noch die Zeit ihrer Vorgesetzten. Auch da hat Lawrence Peter ein schönes Beispiel. Ein gewisser Captain Chatters von der US Army, der Name Chatters, ja, Schwätzer zu Deutsch, erfüllt seine Verwaltungsaufgaben auf einem Militärstützpunkt zufriedenstellend. Jeder Befehl wurde exakt und willig ausgeführt und er arbeitete gut mit allen Dienstgraden zusammen. Irgendwann wurde er zum Major befördert. Jetzt musste er aber weitgehend eigenverantwortlich arbeiten und konnte mit der Einsamkeit, die neue Stellung mit sich brachte, nicht umgehen. Folglich hielt er sich häufig bei seinen Untergebenen auf, schwatzte mit ihnen und störte sie bei der Arbeit. Er war überdies unfähig, jemandem einen Befehl zu geben und diesen dann auch noch machen zu lassen, also mischte er sich überall ein. Die Untergebenen verloren somit also die Lust an ihrer Tätigkeit und ihre Leistung ging zurück. Das ist aber nicht alles. Chatters lungerte oft auch im Büro seines Vorgesetzten herum und hielt diesen und vor allem die Sekretärin von der Arbeit ab. Um ihn wenigstens zeitweise loszuwerden, schickte ihn der Vorgesetzte schließlich mit allerlei Aufträgen auf dem Stützpunkt herum. Also da ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass gute Untergebene nicht notwendigerweise auch gute Führer sind. Ein Phänomen, was man auch in Hierarchien immer wieder beobachtet, ist, dass Leute mit Führungsqualitäten eher selten auch entsprechende Positionen erhalten. Auch hier erstmal ein Beispiel. In einer Fahrradkurierfirma arbeitete ein recht talentierter Fahrradbote. Er systematisierte seine Auslieferungen, optimierte seine Fahrtrouten, suchte nach Abkürzungen, maß die Intervalle von Ampelanlagen und stellte eigene Routenkarten zusammen. So gelang es ihm, seine Aufträge bis zu 2 Stunden früher zu erledigen als seine Kollegen. Die gewonnene Zeit nutzte er unter anderem, um Lehrbücher über Betriebsführung zu studieren. Als er dann aber anfing, auch die Routen seiner Kollegen zu optimieren, wurde er gefeuert. Daraufhin gründete er seinen eigenen Kurierdienst und nach 3 Jahren ging seine alte Firma pleite. Also was kann man daraus lernen? Nun ja, besonders talentierte Führungskräfte haben in einer bestehenden Hierarchie keine Chance. Meist verlassen sie die Organisation und fangen irgendwo anders neu an. Warum ist das so? Nun, die Fähigkeiten eines Mitarbeiters werden von den Vorgesetzten beurteilt. In deren Augen ist Führungsqualität aber oft gleich Insubordination und mangelnde Unterwürfigkeit ist gleich Unfähigkeit, sich anzupassen. Ja, und dann fliegen die Leute halt raus, ne? Ein guter Untergebener kann allerdings dennoch viele Beförderungen erreichen. Da aber Hierarchien oft durch Traditionen, Gebräuche, Gesetze und ähnliche Regeln eingehegt sind, können selbst hohe Führungskräfte nicht die Ziele oder das Tempo innerhalb der Firma oder Behörde festlegen und Mitarbeiter gemäß ihren Wünschen platzieren. Sie selber marschieren also quasi lediglich an der Spitze der Herde. Sie sind also ähnlich wie eine Galionsfigur an einem Schiff. Und die Galionsfigur hat ja auf den Kurs bekanntlich keinen Einfluss. Ne? Die hängt ja nur vorne am Bug. Jetzt ist die Frage natürlich, wie geht man mit solchen Problemen um? Hätte es zum Beispiel Sinn, mehr Leute einzustellen, also das Personal aufzustocken? Erfahrungsgemäß praktisch keinen. Vorübergehend kann es zwar zu einer Leistungssteigerung kommen, aber sobald auch die Neueingestellten dann ihre Stufe der Inkompetenz erreicht haben, verpufft dieser Effekt. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, mit nach welchen Methoden die Stellen besetzt werden. Meistens oder sehr häufig ist es ja das Zufallsprinzip. Man nimmt den Bewerber, der gerade zur Hand ist, gerade weil er sich beworben hat oder halt die Stellenausschreibung gesehen hat. Etwas seltener, aber kommt vor mittels eines Eignungstestes. Von diesen gibt es ja inzwischen auch schon häufiger welche. Das Ziel dieser Tests ist praktisch, einen Bewerber so schnell wie möglich auf einen Platz zu stellen, wo seine höchste Fähigkeitsstufe zur Wirkung kommt. Das Problem dabei ist aber, der Hauptunterschied zwischen getesteten und ungetesteten Angestellten, und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, liegt darin, dass die Getesteten ihre Stufe der Inkompetenz schneller und mit weniger Umwegen erreichen. Andere Möglichkeit, so ein Problem anzugehen, wäre, Unternehmensberater oder Rationalisierungsexperten zu engagieren. Aber auch da kommt man nicht immer weiter mit, denn auch diese unterliegen dem Peter-Prinzip und haben oft ihre Stufe der Inkompetenz schon erreicht. Häufig verdanken sie ihre Stellung einem ähnlichen Beförderungsprozess wie dem in der Firma, die sie durchleuchten sollen. Und selbst wenn sie Mängel finden, sind sie oft unfähig, diese wieder zu korrigieren. Ebenso haben Unternehmensberater oft auch ein eigenes Interesse daran, den Auftrag möglichst lange und weit auszudehnen, schließlich verdienen sie daran. Auch da haben wir noch ein schönes Beispiel zu. Eine Speditionsfirma beauftragte externe Unternehmensberater. Diese stellen fest, dass die Firma nicht besser oder schlechter war als die Konkurrenz. Würden sie das jetzt der Firmenleitung mitteilen, wäre der Job damit erledigt und man könnte kein Geld mehr an diesen Kunden verdienen. Was macht man also? Naja, auch könnte es natürlich passieren, sollte ich noch erwähnen, dass auch eine andere Unternehmensberatung dann beschäftigt wird und die erste Unternehmensberatung dann womöglich noch als inkompetent abgetan werden könnte. Also, man fragt mal diskret nach, was denn eigentlich der wahre Grund für den Auftrag ist und siehe da, stellt sich heraus, einige Direktoren waren der Meinung, dass sie nicht genügend Einfluss auf die Geschäftspolitik hätten. Folglich empfahl die Unternehmensberatung der Spedition, mehr Mitarbeiter einzustellen und ein paar Bereiche umzuorganisieren. Dadurch kam jetzt Bewegung in die Firma und die unzufriedenen Direktoren konnten ihre Macht ausweiten. Alle waren zufrieden und glücklich und die Unternehmensberatung erhielt ihr Honorar. Was können wir daraus lernen? Nun ja, also Rationalisierungsgutachten können das Dienstalterprinzip einer Hierarchie aufheben, sodass Günstlinge, also Protégés, aufsteigen können. Hat man 2 unproduktive Abteilungen oder 2 unfähige Stelleninhaber, dann wird oft ein Koordinator ernannt, der zwischen diesen Stellen vermitteln soll oder sowas ähnliches. Aber auch koordinierte Unfähigkeit ist und bleibt Unfähigkeit. Ansonsten empfehlen Berater auch gerne die seitliche Arabeske, was ich also eben schon erwähnt hatte, oder eine geräuschlose Sublimierung, um Unfähige loszuwerden. Und wie eben auch schon gesagt, neue Leute einzustellen, führt vorübergehend zu einer Leistungssteigerung, aber halt eben auch nur vorübergehend. Lawrence Peter spricht dann hier auch von einem Unfähigkeitstrieb. Es kann passieren, dass es in einer Hierarchie nicht genügend Stufen der Unfähigkeit gibt, beziehungsweise Stufen der Unfähigkeit, nicht genügend Stufen gibt. Und es gibt Personen, die also damit ihre Unfähigkeit oder Stufe der Unfähigkeit nicht erreichen konnten, eben weil zu wenig Hierarchiestufen da sind. Diese Personen versuchen dann oft seitlich in eine andere Hierarchie überzuwechseln. Das nennt Lawrence Peter die Gipfelfähigen. Gutes Beispiel, Colin Powell vom obersten US-General zum US-Außenminister. Nebenbei bemerkt, nach mehrfacher Corona-Impfung an Corona verstorben. Ronald Reagan vom Schauspieler zum US-Präsidenten oder Arnold Schwarzenegger vom Schauspieler zum Gouverneur von Kalifornien. Und ich selber, ich bin Übersetzer im Hauptberuf und sitze jetzt hier, weil ich als Übersetzer keine Karriere mehr machen kann. Da habe ich meine höchste Karrierestufe erreicht. Also versuche ich, meine Stufe der Unfähigkeit zu erreichen, indem ich hier solche Vorträge halte. Kleiner Hinweis an die Literaturinteressierten. William Shakespeare hat das gelegentlich in seinen Theaterstücken thematisiert, zum Beispiel in Macbeth, der auch ein erfolgreicher Feldherr war und ein miserabler König. Oder Coriolanus, ebenfalls erfolgreicher Feldherr, miserabler Politiker. Hauptbeweggrund, wenn man die Leute fragt, warum sie so etwas machen, der Job füllt mich nicht aus. So, dann kommen wir mal zur Endstufe der Unfähigkeit. Das Erreichen der Stufe der Unfähigkeit ist oft mit gesundheitlichen Problemen verbunden. Peter nennt dies das Endplatzierungssyndrom. Darunter fallen also eine ganze Reihe von Krankheiten. Man geht von Magengeschwüren und Bluthochdruck bis Alkoholismus und Allergien. Da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil die Liste ist endlos. Peter nennt unter anderem das Beispiel eines Managers, der vor jeder Vorstandssitzung Migräneanfälle bekommt. Oder ein anderer Manager, der wegen seiner Herzkrankheiten keine schlechten Nachrichten mehr mitgeteilt bekommt. Medizinische Behandlungen in solchen Fällen konzentrieren sich dann meist auf das Symptom. Die eigentliche Ursache, nämlich die Endplatzierung, wird dann nicht erkannt. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen sich Endplatzierte mit ihrer Krankheit brüsten, weil sie diese als Zeichen ihres Erfolges werten. Die Krankheit wird dann sozusagen auch zum Statussymbol. Was kann man dagegen tun? Nun, die einzige bisher bekannte Linderung gesundheitlicher Beschwerden, die mit der Endplatzierung einhergeht, besteht darin, das Interesse des Betroffenen auf ein Gebiet zu lenken, auf dem er noch etwas leisten kann. Auch da haben wir ein schönes Beispiel. Ein Manager wird vom Arzt empfohlen, Golf zu spielen. Von nun an verbringt er mehr Zeit auf dem Golfplatz als in der Firma und wird ein recht guter Golfspieler. Seine gesundheitlichen Probleme werden dadurch geringer und die Firma leitet ein anderer. Woran erkennt man Endplatzierte? Nun, da gibt es verschiedene Merkmale. Zum Beispiel neigen Endplatzierte dazu, ihren Schreibtisch anders zu organisieren als die Nicht-Endplatzierten. Da gibt es zum Beispiel einige, die installieren auf ihrem Schreibtisch mehrere Telefone. Manchmal auch Gegensprechanlagen, Tonbandgerät oder sowas. Da gibt es auch sogar einen Fachausdruck für Phonophilie. Dann gibt es wieder andere, die haben so gut wie kein Stück Papier auf ihrem Schreibtisch liegen. Auch dafür gibt es einen Fachausdruck. Papyrophobie. Dann gibt es auch welche, die machen genau das Gegenteil. Sie überhäufen ihren Schreibtisch geradezu mit Papieren und Akten. Das nennt man dann Papyromanie. Und dann gibt es noch Leute, wieder andere, die neigen dazu, ihre Papiere immer genauestens ordnen zu müssen. Das nennt er dann einfach nur Ordnungswahn. Manche müssen auch unbedingt den größten Schreibtisch in der ganzen Firma haben. Dafür gibt es den Ausdruck Tabula Gigantismus. Ja, also, wenn ihr jemanden kennt, der einen riesen Schreibtisch hat, ist der möglicherweise schon aus seiner Stufe der Unfähigkeit angekommen. In vielen Chefbüros kann aber auch das Gegenteil vorkommen, die Verbannung von Schreibtischen aus dem Chefbüro. Dafür gibt es das schöne Wort Tabula Phobia Privata. Weitere Erkennungsmerkmale sind Selbstmitleid, Beschwerden über schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende Anerkennung und so weiter. Eventuell auch abnormes Interesse an Regeln für Betriebsabläufe, Fachausdruck Rigor Cartis. Abwehrmechanismen vom Typus, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Entscheidungsschwäche, Entscheidungen werden also abgewälzt auf Vorgesetzte, Untergebene, wo man ihnen dann sagt, behelligt mich doch nicht mit solchen Lappalien. Oder irgendein Gremium, was immer es da gibt in der Firma. Manche entwickeln auch irrationale Vorurteile gegen Kollegen oder überhaupt Leute. Da gibt es auch von Shakespeare diesen schönen Ausspruch, den Julius Caesar in den Mund legt, let me have men around me who are fat, lasst mich von dicken Männern umgeben sein. Weil in dem Theaterstück von Shakespeare meint Julius Caesar, dass die weniger gefährlich werden. Oder was ich tatsächlich mal selber erlebt habe, ein Personalchef, der keine blauen Bewerbungsmappen annimmt, weil blau mag er nicht. Interessanterweise war der bei Ford, bei den Ford-Werken, und deren Firmenlogo ist ja blau, wie man weiß. Dann gibt es Leute, die neigen dazu, Witze zu erzählen, statt zu arbeiten. Manche, die sich das leisten können, entwickeln eine gewisse Bauwut, Strukturophilie. Da ist also dann der Neubau der Firma wichtiger als die darin zu erledigende Arbeit. In dem Zusammenhang denkt man natürlich sofort an das Kanzleramt. Ne? Aber auch Grabmäler können da eine Rolle spielen, oder denken wir mal an die Pyramiden. Bisher weiß keiner, wozu die überhaupt richtig gut sind, aber sie stehen halt da. Ne? Da hat also auch einer seine Bauwut ausgetobt. Ne? Und das schon vor ein paar tausend Jahren. Und nicht selten will sich also der Erbauer dann mit solchen Maßnahmen selber ein Denkmal setzen. Auch körperliche Angewohnheiten können eine Rolle spielen, die der Betreffende früher nicht hatte. Also Nägel kauen, Knöchel knacken, mit den Fingern auf die Tischplatte trommeln, mit Büroklammern spielen, ins Leere starren, da ist alles möglich. Sehr beliebt ist auch bei einigen Leuten, dass sie nur noch in Zahlencodes oder Abkürzungen reden. Oder auch Verwendungen von leeren Phrasen, die man sich vor allem aus Ansprachen und so kennt. Ne? Eine Frage, die in dem Zusammenhang auftaucht, würde Selbsterkenntnis, also dass man seine Karriereendstufe erreicht hat, weiterhelfen? Naja, oft glauben Betroffene, dass sie selbst nicht für ihre Lage verantwortlich sind, was faktisch sogar stimmt, denn niemand hat sich ja selber und vor allem seine Begrenzungen selbst geschaffen. Die machen dann aber andere verantwortlich oder vereinfachen die Dinge. Die Beförderung als Ursache für das berufliche Versagen wird in der Regel nicht erkannt. Bei Fällen, wo Leute die Endstufe einer Hierarchie erreicht haben, aber noch nicht ihre eigene Stufe der Unfähigkeit, wechseln diese dann, wie ich eben auch schon sagte, in eine andere Hierarchie. Ein Offizier, der zum Politiker wird und so weiter, ist da sehr beliebt. Da hatten wir Hindenburg, Coriolanus habe ich gerade schon erwähnt, den General Paul und so weiter. Und zu Eignungstests sollte man noch sagen, oder das hatte ich glaube ich eben schon gesagt, der Kandidat wird also sofort auf eine Position gestellt, die er gerade noch bewältigen kann. Wenn er jetzt befördert wird, hat er dann auch seine Stufe der Inkompetenz erreicht. So, wie geht man mit der Endplatzierung um? Ja, das ist schwierig. Sicherlich kann es helfen, wenn man der Wahrheit ins Auge sieht, also sich darüber im Klaren ist, dass man seine Endstufe erreicht hat. Problem dabei ist, dass viele Betroffene glauben, dass sie ihre Unfähigkeit mit harter Arbeit kompensieren können, treiben sich dann selber zu mehr Leistung an. Die Folge sind dann oft diese oben genannten Krankheiten, was ich eben gesagt habe. Ja, unwissend bleiben ist auch so eine Sache. Wer also nicht erkennt, dass er seine Stufe der Unfähigkeit erreicht hat, macht vielleicht weiterhin gute Arbeit, so gut es halt geht, und verliert auch nie den Glauben an die nächste Beförderung. Ob das hilft? Gute Frage. Und laut Lawrence Peter liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, Ersatzhandlungen durchzuführen. Da empfiehlt er gewisse Techniken, zum Beispiel, anstatt das Problem zu lösen, beschäftigt man sich mit der Vorbereitung der Maßnahmen, zum Beispiel damit, sich zunächst von der Notwendigkeit einer Problemlösung zu überzeugen. In der Zwischenzeit löst sich das Problem dann oft schon von selber. Beispiel, eine Hungersnot. Gibt es überhaupt eine? Bis diese Frage beantwortet ist, ist die Not schon längst wieder vorbei. Unbedingt sollte man natürlich auch alternative Lösungsmöglichkeiten prüfen, wie zum Beispiel den Rat von einem oder auch mehreren Experten einholen, nach Präzedenzfällen suchen und sowas. Die notwendigen Handlungen sollten dann selbstverständlich sorgfältig ausgearbeitet werden. Eventuell muss man dazu dann noch eine neue Abteilung gründen oder sogar ein neues Bürogebäude einrichten. Es kann auch helfen, eine Studienreise zu ausländischen Schauplätzen durchzuführen, die ein ähnliches Problem bereits gelöst hatten. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Erklärung, warum die deutsche Innenministerin so oft ins Ausland reist. Ne? Eine andere Technik, Spezialisierung auf Nebensächliches. Anstatt also das eigentliche Problem zu lösen, beschäftigt man sich mit unwichtigen Nebensächlichkeiten und überlässt die eigentliche Problemlösung jemand anderem. Ein Beispiel: Einem Manager wurde die Sanierung eines heruntergekommenen Zweigwerkes eines großen Konzerns übertragen. Er erkannte, dass er mit dieser Aufgabe überfordert war und konzentrierte sich darauf, Reibungen zwischen Management und Belegschaft zu reduzieren und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die eigentliche Aufgabe erledigte sein mitgebrachter Assistent, der seine Endstufe noch nicht erreicht hatte. Dank dessen Maßnahmen gesundete das Zweigwerk und machte Profite. Die Anerkennung dafür erhielt natürlich der Chef. Wer sonst? Weitere Möglichkeit, das, was Lawrence Peters Placebo nennt, Einbildung statt Leistung. Auch hier ein schönes Beispiel. Eine Mathelehrerin schwärmt ihren Schülern immer wieder davon vor, wie wichtig und wie interessant doch die Mathematik sei, vor allem im historischen Kontext. Das eigentliche Lernpensum gab sie den Schülern als Hausaufgabe auf. Dass einige Schüler in dem Fach nicht recht vorankamen, wurde der Komplexität des Faches zugerechnet. Also die hat sich eigentlich dann nur mit Mathematik in der Geschichte beschäftigt und naja, den Rest mussten die Schüler halt alleine machen. Weitere Fälle in diesem Zusammenhang oder Beispiele wären Politiker, die von der Bedeutung der Demokratie schwafeln, Künstler, die über Bedeutung der Kunst philosophieren, anstatt Kunstwerke zu schaffen und ähnliches. So, eine weitere Technik ist die völlige Belanglosigkeit, das heißt der Verzicht auf Ersatzhandlungen, wie Lawrence Peter das nennt. Also anstatt sich mit den Ersatzhandlungen abzumühen, verlegt man sich auf etwas ganz anderes. Beispiel: Ein Vorstandsvorsitzender, der sich nicht um sein Geschäft kümmert, sondern seine Zeit mit der Leitung von Wohltätigkeitsorganisationen verbringt. In seinem eigenen Büro ist er nie anzutreffen. Solche Leute findet man meist in Beiräten, beratenden Komitees, Ausschüssen und ähnlichem. Sehr beliebt ist sowas auch bei Hausfrauen, die in ihrer Hausfrauentätigkeit schon ihre Endstufe erreicht haben und ihre Zeit irgendwelchen völligen Belanglosigkeiten widmen, anstatt sich um Mann und Kinder zu kümmern. Man findet diese zum Beispiel oft in Kirchengemeinden, wo sie mit Gemeindearbeit beschäftigt sind. Ich will nichts gegen Gemeindearbeit sagen, aber manchmal ist das halt so. Auch eine beliebte Technik, damit umzugehen, ist die Ernennung auf Zeit. Zum Beispiel wird ein unfähiger Mitarbeiter zum kommissarischen Leiter von irgendwas ernannt und muss sich da nicht um seine reguläre Tätigkeit kümmern. Und in seiner neuen Tätigkeit übernimmt er keine Verantwortung, weil das soll ja dann der Leiter entscheiden, wenn der neue Leiter da ist, also nicht er. Ne? So kann man sich dann vor Verantwortung und Entscheidung drücken. Man ist ja nur auf Zeit beschäftigt. Eine weitere Technik ist die Spezialisierung. Man konzentriere sich auf einen möglichst kleinen Bereich, in dem man gerade eben noch so kompetent ist. Auch hier haben wir ein schönes Beispiel. Ein Kunstsachverständiger, der sich auf Bilderrahmen spezialisiert. Oder auch ein Arzt, der sich mit einer Krankheit auskennt, von der es vielleicht höchstens 3 oder 4 Fälle gibt. Oder ein Historiker, der sich mit einem eher unbedeutenden historischen Ereignis beschäftigt, aber daran der Experte ist, ne? Weil sonst keiner so viel darüber weiß wie er. Also laut Lawrence Peter sind diese Ersatzhandlungen die befriedigendste Art, sich mit seinem Karriereende abzufinden. Denn so bleibt man gesund und glücklich bis zur Pensionierung. Ich muss zugeben, er hat nicht ganz Unrecht. Ja? Also wenn ich das jetzt von meiner Position her betrachte. Wie kann man es also vermeiden, seine Stufe der Inkompetenz zu erreichen? Eigentlich gibt es da nur eine Möglichkeit, indem man auf die Beförderung verzichtet. Möglich wäre natürlich auch eine Rückstufung, wenn man merkt, dass man seine Stufe der Inkompetenz erreicht hat, aber sowas wird in Hierarchien nicht sehr gerne gesehen. Und eine Beförderung abzulehnen ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Da hat Lawrence Peter auch ein schönes Beispiel. Ein gewisser Mr. Lowman, auch das ist wieder so ein sprechender Name, ne? Lowman, also der niedrige Mann sozusagen, der also in der Hierarchie ganz unten steht. Kennt jemand das Theaterstück Tod eines Handlungsreisenden? Willie Lowman, der Held der Geschichte. Ja. Okay. Also Mr. Lowman, ein gewöhnlicher Bürger und Familienvater mit einem durchschnittlichen Job. Ihm wurde eine Beförderung angeboten, aber er lehnte diese ab. Seine Frau überhäufte ihn sofort mit Vorwürfen. Denk an die Zukunft deiner Kinder, was werden die Nachbarn sagen und so weiter. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du versuchen, vorwärts zu kommen. Er weiß, wovon ich spreche. Okay. Mrs. Lowman erzählte die Sache im Vertrauen. Im Vertrauen allen ihren Freundinnen. Und in Windeseile wusste das die ganze Gegend. Lowmans Sohn wurde deswegen in der Schule gehänselt und schlug bei einer Schulhofkeilerei einem Mitschüler einen Zahn aus. Die Zahnarztrechnung kostete Lowman mehr als $1,000. Lowmans Schwiegermutter schürte die Empörung seiner Frau so lange, bis diese ihren Mann verließ und die Scheidung einreichte. Lowman war finanziell ruiniert und starb einsam und verlassen. So kann das einem gehen, ne? Immer diese Schwiegermütter. So, also wir sehen, eine Beförderung abzulehnen ist also auch keine Option. Was denn ist denn die Lösung? Nun, die Lösung ist, man muss vermeiden, dass einem eine Beförderung überhaupt angeboten wird. Also verbreitet man den Eindruck, dass man seine Stufe der Unfähigkeit bereits erreicht hätte. Dazu könnte man zum Beispiel einige dieser nichtmedizinischen Symbole der Endplatzierung, die ich gerade aufgelistet habe, simulieren. Die Erledigung der wichtigsten Aufgaben in der bisherigen Stellung darf dabei natürlich nicht beeinträchtigt werden. Auch sollte man nicht erkennen lassen, dass man absichtlich handelt, denn das könnte zu Jobverlust führen. Ein paar Möglichkeiten. Laxer Umgang mit Firmeninformationen, zum Beispiel einfach mal die Schreibtischschublade oder den Aktenschrank nach Feierabend offen stehen lassen. Etwaige Firmengeheimnisse natürlich vorher woanders deponieren, ne? Und etwaige Kritiker darauf hinweisen, dass der Schrank ja eigentlich leer war. Ne? Andere Möglichkeit, übermäßig sparsam sein. Büroklammern aus dem Papierkorb herauskramen und sich dabei halblaut über die mangelnde Sparsamkeit anderer beschweren. Bei Geldsammlungen für Geburtstagsgeschenke etc. nur Kleingeld geben, wenn überhaupt. Exzentrische Handlungen durchführen, zum Beispiel im Winter bei offenem Fenster arbeiten und im Hochsommer den Ventilator anstellen, weil es zieht ja so. Ne? Gut bewährt hat es sich auch, ständig seine gebrauchte Kaffeetasse einfach irgendwo stehen zu lassen. Es kann auch nicht schaden, sein Auto gelegentlich mal auf dem Chefparkplatz abzustellen. Das hilft auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann noch sagt, man musste das tun, weil man sonst zu spät zur Arbeit gekommen wäre. Vor allem, wenn es sich dann noch um einen etwas schäbigen Gebrauchtwagen handelt, wird das Management der Firma sehr erfreut darüber sein. Alleinstehende Herren können auch ruhig mal der Tochter vom Chef einen Heiratsantrag machen. Besonders geeignet sind dafür Firmenfeste mit reichlich Alkoholkonsum, aber nicht übertreiben. Talentierte Stimmenimitatoren können in der Mittagspause beim Zusammensein mit Kollegen auch gerne mal die Stimme des Chefs oder der Chefin nachahmen, vor allem wenn diese in Hörweite sind. Oder was Lawrence Peter noch empfiehlt, unpassende Kleidung tragen, nachlässiges Rasieren oder Frisieren, wenig Deo verwenden oder auch zu starkes Parfüm oder Aftershave. Für Damen zu viel oder zu wenig Make-up, zu viel Schmuck und so weiter. Eine weitere mögliche Lösung, Beförderung zu vermeiden, die Lawrence Peter allerdings nicht nennt, wäre einfach den Arbeitsplatz zu wechseln. Ne? Also ginge auch. So, jetzt will ich noch ein paar Worte sagen über das Peter-Prinzip in der Politik. Eigentlich ist es ja so in der Politik, zumindest in einer Demokratie, dass eine unfähige Regierung einfach abgewählt werden könnte. Jedoch scheitert dies sehr oft und zwar an der Inkompetenz der Wähler. Das sagt Lawrence Peter jetzt zwar nicht so deutlich, aber da ich ja mit Vornamen auch Peter heiße, maße ich mir mal an, sowas zu behaupten. Politische Parteien sind ja heute mehrheitlich Apparate zur Auswahl von Kandidaten mit dem Ziel, diese in politische Ämter zu bringen. Einzelne unabhängige Kandidaten haben ja kaum eine Chance, so einen Wahlkampf zu führen. Und auch in einer Partei gibt es ja eine Hierarchie, also gilt auch da das Peter-Prinzip. Ein fähiger Propagandist, der neue Wähler anzieht, kann damit Beförderung rechnen. Die übrigen bleiben in der Hierarchie halt unten stehen und werden zum Flugblätterverteilen in die Fußgängerzone gestellt. Das kennt jeder, der mal in der Partei war. Wer gut daran ist, Briefumschläge mit Infomaterial zu füllen oder so, macht dann vielleicht als Gruppenleiter Karriere. Arbeitet er jedoch langsam und stopft die Prospekte falsch hinein oder ähnliches, sodass sie beschädigt werden und so, dann macht er halt so lange weiter, solange wie er halt in der Partei ist. Ne? Kandidaten werden ja heutzutage danach ausgewählt, ob sie die Chance haben, eine Wahl zu gewinnen. Und seitdem das Fernsehen existiert und dabei eine entscheidende Rolle spielt, werden die Kandidaten danach ausgewählt, ob sie auf dem Bildschirm gut aussehen. Wie sie anschließend Politik machen, ist dabei nicht wichtig. Und als Abgeordneter befindet er sich ja dann auch wieder, der Politiker, in einer Hierarchie. Wenn er sich da bewährt, kann er aufsteigen und sogar Minister oder Kanzler werden. Und auch hier besteht dann die Neigung, irgendwann die persönliche Stufe der Inkompetenz zu erreichen, was man vor allem bei Leuten wie Robert Habeck gut sehen kann, unserem erfolgreichen Kinderbuchautor, der sich jetzt als Wirtschaftsminister versucht und dabei doch wohl ein klein wenig am Abschinken ist. Haben jetzt zu viele Mitglieder einer Regierung ihre Endstufe erreicht, dann bricht die Regierung unweigerlich zusammen und auch da spielt das politische System keine Rolle. Was wäre die mögliche Lösung, um den Zusammenbruch aufzuhalten? Nun ja, Lawrence Peter empfiehlt hier so eine Art Klassensystem. Das bedeutet, der Eintritt in eine Hierarchie erfolgt nicht ganz unten, sondern für die Angehörigen der Oberklasse in einer bestimmten Stufe. Beispiel: Militär in der Kaiserzeit. Das Beispiel ist jetzt allerdings nicht von Lawrence Peter, das ist jetzt von mir. Angehörige der Arbeiterklasse wurden Soldaten, Angehörigen der höheren Klassen begannen als Offizier, meist als Leutnant. In den unteren Rängen gab es zwar viele fähige Leute, aber die konnten niemals Offizier werden und damit nicht ihre höchste Stufe der Inkompetenz erreichen. Damit blieb die Leistungsfähigkeit der einfachen Soldaten gewahrt. Die höheren Ränge bildeten eine geschlossene Hierarchie, in der, wie Peter vermuten würde, zu wenige Rangstufen vorhanden sind, als dass jeder seine höchste Stufe der Inkompetenz erreichen könnte. Weiterhin sind die hohen Ränge für kompetente Leute aus der Oberklasse interessant, die vermutlich niemals in die Hierarchie eingetreten wären, wenn sie ganz unten hätten anfangen müssen. Sowas macht eine Hierarchie leistungsfähiger als eine klassenlose Gesellschaft. Was Lawrence Peter allerdings nicht berücksichtigt, ist die Dekadenz der herrschenden Klasse. Marie Antoinette und ihr berühmtes, ne, sollen sie doch Kuchen essen. Und er widerspricht sich auch in einigen Punkten da leider selber, wenn er darauf hinweist, dass es zwar schon längst eine Klassengesellschaft gibt, also in Bezug auf die USA sagt er das, und zwar abhängig von der Universität, die ein Kandidat besucht hat. Man spricht in dem Zusammenhang zum Beispiel auch von einem Harvard Man, also jemand, der an der Universität Harvard studiert hat. Aber diese Klassengesellschaft kann das Peter-Prinzip nicht an seiner Entfaltung hindern. Jetzt will ich noch ein Wort zum Sozialismus sagen. In der Beziehung Karl Marx postuliert zwar eine klassenlose Gesellschaft ohne Hierarchien, leider übersieht er aber, dass der Mensch von Natur aus zu Hierarchien neigt. Heute weiß man außerdem, dass es ja auch in sozialistischen Staaten Hierarchien gab und gibt und eine Führungsebene, die zur Verbonzung neigt. Gutes Beispiel: Erich Honecker hatte sein eigenes Jagdrevier in der Schorfheide, fuhr zur Bärenjagd nach Rumänien und zum Hochseeangeln nach Kuba. Welcher normale DDR-Bürger hätte das gedurft? Das marxistische, jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder nach seinen Bedürfnissen, würde überdies bedeuten, dass man ja jeden Mitarbeiter ständig auf seiner Kompetenzstufe halten und dabei auch noch seine Bedürfnisse berücksichtigen müsste. Ja, das liefe dann de facto auf so eine Art Zwillingshierarchie aus. Wie bitte soll man sowas umsetzen? Das ist völlig praxisfern. Und außerdem können Bedürfnisse von Mitarbeitern natürlich grenzenlos sein, vor allem wenn die eine leicht narzisstische Ader haben. So, daraus kann man aber schlussfolgern. Das politische System also scheint wohl für die Anwendung des Peter-Prinzips keine Rolle zu spielen. Jedenfalls haben die bisherigen Untersuchungen keinen großen Unterschied zwischen kapitalistischen, sozialistischen, marxistischen und was weiß ich für istischen Gesellschaften festgestellt. Noch ein kurzes Stichwort zu politischen Krisen. Bei jeder politischen Krise empfehlen ja Experten immer eine Vielzahl von Lösungen. Die meisten davon sind ja erfahrungsgemäß nicht brauchbar. Warum ist das so? Nun, viele Experten haben auch schon ihre Stufe der Unfähigkeit erreicht und ihr Rat ist nutzlos oder unsinnig. Dann gibt es einige Experten, die haben zwar vernünftige Ideen, können da nichts draus machen. Dann gibt es wieder das Problem, dass die Regierungsmaschinerie ein Komplex ineinander verschlungenen Hierarchien ist, die auch von Unfähigen wieder beherrscht werden. Und da können sich auch gute Ideen meistens nicht durchsetzen. Ja, sowas erzeugt natürlich eine gewisse Frustration. Und wie Sigmund Freud schon sagte, Frustration rührt aus der Sehnsucht nach einer wünschenswerten Situation her. Gemäß Hierarchologie ist aber die Frustration eine Folge des Aufstieges. Also, ob er da recht hat, weiß ich nicht. So, damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Dann stehe ich schon zur Verfügung. Lieber Peter, sehr, sehr unterhaltsam, kurzweilig. Aber du erinnerst dich noch an meine 10. Frage, die du jetzt eigentlich direkt oder indirekt mit deinem wunderbaren Vortrag beantwortet hast. Warum sind unsere zwei Lieblinge, unsere politischen Lieblinge, Annalena Baerbock und Safsan Cebli, trotz ihrer offensichtlichen Inkompetenz doch über das stellvertretende Kassenprüferwesen in dem Ortsverein hinweggekommen? Ja, sie haben sich in der Parteienhierarchie hochgedient. Und in der Parteienhierarchie, da spielen andere Voraussetzungen eine Rolle, oder braucht man andere Charaktereigenschaften als für die Erledigung der Arbeit, die sie jetzt ausführen. Ich sagte es eben schon, ein Politiker muss vor allem gut aussehen im Fernsehen, das ist wichtig. Wie er nachher Politik macht, ist völlig egal. Und das ist ein Prinzip, was man gerade bei Annalena Baerbock gut verfolgen kann. Die hat sich also durch die ganze Parteienhierarchie der Grünen nach oben gedient. Da war sie unter ihresgleichen, Leute, die alle dieselbe politische Meinung haben wie sie und so weiter. Da hat sie auch wenig Widerstand erfahren. So, und dann war sie in der Parteienhierarchie oben angekommen und jetzt musste halt ein Ministerposten besetzt werden. Wen nimmt man da, den der in der Parteienhierarchie ganz oben ist? Dass aber ein Minister ganz andere Dinge können muss, als sich in einer Parteienhierarchie hochdienen, das sieht man jetzt erst. Das steht dann auf einem anderen Blatt.